Mein einsames Herz, das braucht Liebe. Und auch du darfst nicht lange einsam sein. Wenn andere verliebt heimlich träumen, sollst auch du in meinen Armen glücklich sein. Darum komm zu mir, ganz lang zu meine ganze Liebe schenk ich dir. Ein einsames Herz, das braucht Liebe. Deine Tränen, die werden bald vergehen. Ich kenn ganz genau deine Sehnsucht, komm zu mir, dann wird alles wieder schön. Deine Augen sehen so traurig aus, gestern hast du Wein zu Haus. Heute steht das Glück vor deiner Tür. Und darum sag ich gleich zu dir: Ein einsames Herz, das braucht Liebe. Und auch du darfst nicht lang sein. Wenn andere verliebt heimlich träumen, sollst auch du in meinen Armen glücklich sein. Zu mir, dann bist du nie mehr allein. Komm zu mir.